IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute Nada, das Konzept des Klangs. In all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Was hören wir, wenn wir indisch-klassische Musik in einer Raga-Form hören? Ist es Unterhaltung? Ist es Religiöses aus dem Hinduismus? Warum bedarf es eines jahrzehntelangen Studiums im indischen Gesang, Instrumental- oder Rhythmusspiel, das wir Hörer dann als Ragas der nord- oder südindischen Klassik bezeichnen? Um zu dem Wesen der indischen Klassik vorzudringen, sei es auch nur, um als Hörer mit dem Gehörten in angemessener Form umgehen zu können, empfiehlt sich eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Nada. Im Sanskrit heißt großer Klang Mahanada. Er lehrt uns die heilende Wirkung der Ragas. Ihr komplexes Regelwerk zielt nur auf eines, auf ein bestimmtes Klangbild. Mit diesem äußeren Klang, Ahata Nada, befasst sich unsere heutige Sendung als Teil 1. Im darauffolgenden Teil 2 führt uns dieser äußere Klang dann zu dem inneren Klang. Er wird als Anahata Nada bezeichnet. Der pakistanische Sitar und Wiener Spieler Mohammed Sharif Khan Punjawalli wird uns auf den äußeren Klang, auf Ahata Nada, einstimmen. Es ist eine Aufnahme aus dem Jahre 1978. 2 Jahre vor dem Ableben von Mohammad Sharif Khan. Wie kein anderes Instrument vermittelt uns die Wiener mit ihrem sonoren Klang den typischen Charakter der nordindischen Klassik. Die Wieners gehören zur Familie der indischen Lauten. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, wie die Rudra Wiener im Norden Indiens und ihr Pandong im Süden, die Saraswati Wiener. Diese beiden Ausführungen mit Stegbünden auf dem Griffbrett gibt es auch buntlos als Vichitra Wiener und Gotuvadyam. Oder Chitravina. Mohammed Sharif Khan spielt die buntlose Vichitravina in der Raga-Form Mianki Todi. Todi ist einer der 10 Hauptragas der nordindischen Klassik und wird zur späten Morgenstunde gespielt, von 9 bis 12 Uhr. Thank you. Verständnis des Klangs in der indischen Klassik nähern wir uns mit dem Begriff der Klangästhetik. In einer früheren Sendung Navarasas, die neuen Stimmungsbilder der indischen Ragas, haben wir erfahren, dass der Begriff des Schönen nicht vorkommt. In der indischen Musiktheorie beschränkt sich das emotionale Bild auf Liebe, Lachen, Mitleid, Zorn, Mut, Angst, Schrecken, Staunen und Gelassenheit. Anders als in den visuellen Künsten beschönigen Ragas unserem Gehörsinn nichts. Es geht um das Erfahren einer höheren Wirklichkeit und der Wahrheit, der Ranjana. Gibt es für die Ragas wie in der westlichen Musik den Begriff der Harmonie? Was ist das Harmonische in der indisch-klassischen Musik? Man ist sich in den indischen Künsten, der Musik, dem Tanz und Theater sehr bewusst darüber, dass das Empfinden eines harmonischen Zustands von der individuellen Vorstellung und subtilen Wahrnehmung des Betrachters bestimmt wird. Erst aus dem Ganzen von Materie, Geist, Empfindung und dem Leben selbst wird das Schöpferische im Klang der Musik sichtbar. Denn die indische Musik ist ein Spiegel der Schöpfung, gar die Schöpfung selbst. Im Harmonischen der Musik ist das Ursprüngliche sichtbar. Auch wir selbst werden durch Musik sichtbar. Denn der Mensch ist in seiner ursprünglichen Form das Göttliche Selbst. Gott ist in uns, so das indische Verständnis. Harmonie bedeutet also Vollkommenheit. Es ist die Einheit von wahrhaftiger, ungetrübter Wahrnehmung durch den Wahrnehmenden. Es ist das indische oder vielmehr das asiatische Verständnis von Selbstverwirklichung. Um dieses Originäre zu erfahren, das Schöpferische des Universums, in dem Gott selbst innewohnt, bedarf es der geistigen Schulung. Für diese Erkenntnisfindung kommen wir in unserer Sendung noch auf das Nada-Yoga zu sprechen. Diese spirituelle Haltung in Bezug auf Musik kommt in dem Bhajan Gana Vidya zum Ausdruck. Bhajans sind Gebetslieder zum Ausdruck der Liebe für das Göttliche, zum Beispiel in der Form von Mantras oder Kritis. Die Übersetzung von Gana Vidya lautet: Das Wissen über Musik ist sehr schwierig zu lernen. Man muss zu Füßen seines Lehrers sitzen, seine Übungen machen und sich in spiritueller Disziplin üben, in Satana. Der erste Gott ist Mahadeva, er ist derjenige, der die Wiener spielt. Shiva wird also hier als Mahadeva bezeichnet. Der Legende nach hat die Gottheit Shiva die indische Laute, die Wiener, mit seinen Venen als Saiten bespannt. Den Bhajan Gana Vidya bringt uns Sripandi Panditaratyula Balasubramaniam zu Gehör. Dieser Schauspieler, Musikdirektor, Sänger und Synchronsprecher ist in Indien einfach bekannt als SPB. Seit 1966 steuert Balasubramaniam seine Stimme für den indischen Film bei, als Playbacksänger in 4 Sprachen. Shadharva Mahadeva Im Sanskrit existiert der Begriff Shabda, das heißt Klang oder Rede. Der Mathematiker, vedische Priester und Sanskrit-Grammatiker Katyayana aus dem 3. Jahrhundert vor Christi Geburt beschreibt Shabda als Rede von ewiger Gültigkeit. Der Klang in der menschlichen Sprache beinhaltet also beides, das Ursächliche, das unterschwellig im Klang zum Ausdruck gebracht wird, und die eigentliche Bedeutung im Sinne des Wortes. Om oder Aum ist dabei die Silbe, die im Menschen angelegt ist, als die erste Schwingung und Resonanz des nicht-dualistischen Universums. Hierzu wird von Bhatrari, einem berühmten Autor aus dem 5. Jahrhundert, Shabda als innerer Klang beschrieben. Shabda ist eine vereinigende Erkenntnis identisch mit Brahman, dem höchsten Bewusstsein. Mit Brahman kann eine höhere Wirklichkeit erfahren werden. Shabda existiert und schwingt in jedem Lebewesen. Es ist eine Art Grundton der Welt. Dieser innere Klang, Anahatanada, kann vom Menschen mit dem inneren Ohr gehört werden. Mit Klang-Yoga, Nada-Yoga und dem Hören von Ragas, dem äußeren Klang, Ahatanada, kann man sich diesem inneren Klang nähern. Auf Anahatanada kommen wir im zweiten Teil unserer Sendung, der Weg vom äußeren zum inneren Klang, ausführlich zu sprechen. Ein Beispiel für das Chanten von Om oder Aum wurde bei dem indischen Label Saregama im Jahre 2004 veröffentlicht mit Om Mano Puttyahankar. Es ist eine Aufnahme mit Dilip Kumar Roy, einem bengalischen Poeten, Schriftsteller, Musiker und Musikwissenschaftler. Dilip Kumar Roy lebte von 1897 bis 1980. Als herausragender Student der Mathematik durfte Dilip Kumar Roy im Jahre 1919 nach Cambridge. In Europa blieb er für 3 Jahre. Er lernte Französisch, Deutsch und Italienisch, um für sein Musikstudium in Deutschland gewappnet zu sein. Persönlichkeiten wie Hermann Hesse machten seine Bekanntschaft. In der indischen Klassik wurde Dilip Kumar Roy bereits vor seiner Abreise nach England ausgebildet, von dem Musikwissenschaftler Bhaktande. Nun also Om Mano Buddhyankar mit Dilip Kumar Roy. Mano Buddhyankar Chitarinaham Naja Shrodra Yuvhe Naja Grana Netre Naja Vyoma Bhumir Na Tejo Na Vayur Shidananda Rubah Shivoham Shivoham Na Medvesha Raghav Na Melobha Moham Na me dvesha ragav, na me lobha moham, mado naiva me naiva vatsarja bhava, na dharmo na jartho, na kamo na moksha, shidananda rubha shivoham shivoham, mano bodhyahankara चितारे नाग नचा श्रोत जुवे नचा घन नेत्र नचा व्योम भूमि न तेजो न वायु शिदानंद रूप शिवोहं शिवोहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञं अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेय न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहं. Mit der Klangästhetik und dem Harmonieempfinden in der indischen Klassik erklärt sich, dass der musikalische Ausdruck der gesprochenen Sprache überlegen ist. Wer die Sprache dem Wort einen Ausdruck zuordnet, entspricht die indisch-klassische Musik ausschließlich unserer inneren emotionalen Struktur. Katyayana war ein Mathematiker, vedischer Priester und Sanskrit-Grammatiker aus dem 3. Jahrhundert vor Christi Geburt. Aus Natya, dem Klang, begründete Katyayana die Wortbedeutung in einer menschlichen Sprache und definierte die Beziehung des Menschen zu dieser Bedeutung als quasi Gott gegeben. Damit ist gemeint die schöpferische Kraft, das Universum als Ganzes. In ihm finden wir das Göttliche gleichermaßen wie in uns selbst. Hier liegen Katyayana und Plato sehr nahe beieinander. Der Klang eines Wortes ist universellen Ursprungs. Demzufolge sind es auch die Bedeutung des Wortes und die semantische Struktur, Arthachatti. Die Semantik überlagert sich dem universellen Klang und seiner Klangbedeutung. Aufzeichnungen zu den indischen Wissenschaften und der Philosophie wie die Rig Veda können auf 1500 vor Christi Geburt datiert werden. Die ersten Schriften zum Klang wurden in Sanskrit verfasst. Das Alphabet dieser alten Wissenschaftssprache ist perfekt an den stimmlichen Klangapparat des Menschen angepasst. Wer Sanskrit erlernen möchte, befasst sich zunächst nicht mit Worten oder Satzbildungen. Im Sanskrit ist der Klang und die Beziehung verschiedener Klänge zueinander von größter Wichtigkeit. Das erklärt sich daraus, dass Sanskrit zunächst nur als gesprochene Sprache existierte, ohne Schriftform. Erst über die Zeit entwickelte sich Sanskrit von einer Umgangssprache zu einer gelehrten Sprache. Man betrachtete die Klangwirkung von Sanskrit als göttliche Kraft. So war man bei Zeiten darum bemüht, die korrekte Aussprache an nachfolgende Generationen weiterzuleiten. Mit präzisen Beschreibungen über den Gebrauch des Stimmapparats sollte eine genaue Aussprache sichergestellt werden. Wenn Sie sich für dieses spannende Thema Klang und Sprache weiter interessieren, wir verweisen auf unser Archiv. Dort finden Sie aus dem Jahre 2010 die zweistündige Sendung Musik und Sprache, kostenlos zum Nachhören.